Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 790. Sideloading bald sinnlos? Tja, Google, wir müssen reden. Was ist denn da los? Ich habe einen verstörenden Artikel bei Heise gelesen. Wobei ich hier noch anfügen muss, da ich bisher keine anderen Aussagen im großen Stil gefunden habe, dahingehend, also aktuell, möchte ich das Ganze noch mit ein bisschen Vorsicht erwähnen. Aber wenn sich das tatsächlich bewahrheiten sollte, was Heise hier schreibt, dann wäre das ja eigentlich das Ende von Android, so wie wir das kennen. Ja. Denn dann würden Sachen nicht mehr möglich sein, die vorher möglich wären. Und ich rede von Sideloading. 2096 soll Sideloading so weit eingeschränkt werden, dass eine direkte Installation von Apps auf Android nicht mehr möglich ist, wenn der Herausgeber, also der Autor der App, sich bei Google nicht registriert. Das heißt, man muss hier an Google jede Menge Angaben machen in unserem Bereich, beispielsweise im Bereich der EWR oder auch in der Schweiz, muss zum Beispiel ein Lichtbildausweis von einer angegeben werden, und das muss von einer Behörde in diesem Land sein, ja. Zusätzlich auch natürlich Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Rechnungskopien, und juristische Personen müssen dann auch noch eine spezielle Nummer beantragen, eine Registrierungsnummer bei der Firma Dun & Bradstreet. Und das kann bis zu 30 Tage dauern. Und das Problem ist, dass dann keine Software mehr möglich ist, die irgendwie anonym veröffentlicht werden kann. Ja, für viele Open-Source-Systeme dürfte das auch, oder Open-Source-Apps, dürfte das dann auch problematisch werden. Weil in dem Moment, wo sich dann eben zum Beispiel ein Autor hier registriert, ist der natürlich dann auch verantwortlich. Ja. Das ist also äußerst ungünstig, und viele Apps würden dann deswegen tatsächlich erst gar nicht mehr auf Android nutzbar sein, weil ich nicht sehe, dass ich, sagen wir mal, App-Anbieter oder App-Programmierer, die eben Apps haben, die aus gutem Grund eben nicht im Play Store sind, sondern eben per Sideloading geladen werden müssen, dass die sich dann eben hier so registrieren oder registrieren können bei Google. Und das würde faktisch ein sehr großer Verlust werden, wie zum Beispiel Apps, die bei F-Droid angeboten werden. Diese Entwickler müssten sich dann quasi registrieren, ja, bei Google. So schätze ich das ein. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn sich der Betreiber von F-Droid hier registrieren wird und dann die Apps über den F-Droid Store, also über die F-Droid App installieren würde. Ja, das würde noch zu klären sein. Allerdings würde dann ja der F-Droid Store quasi die Verantwortung übernehmen für die Apps in seinem Store, und das geht gerade in diesem Bereich nicht, wo eben alles offene, freie und eben pseudo-anonyme Apps eben veröffentlicht werden. Viele Apps wie zum Beispiel dieses, was ich gerade letzte Woche vorgestellt habe, Create, wäre zum Beispiel absolut nicht mehr möglich. Ja? Und Google hätte dann mit allem zusätzlich noch Zugriffe auf bestimmte Daten, auch von Apps, die eben per Sideload installiert würden. Das heißt, Sideloading wird quasi dann gekapselt und beschränkt, so dass man es nur noch mit einer Registrierung dieser App oder dieser App-Anbieter das installieren kann. Das wäre ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Ab 2026 soll es losgehen in Brasilien, Indonesien, Singapur und Thailand. 2027 soll laut dem Heise-Artikel dann der Rest der Welt folgen. Und dann wäre Android faktisch nicht mehr das, was es einmal war. Das sind sehr alarmierende Aussichten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also falls ich das bewahrheiten sollte, hätte ich keinerlei Gründe mehr, noch bei Android vorzugsweise zu bleiben. Ich glaube, ich würde es dann ganz anders machen und mich komplett von dieser Sache verabschieden und quasi nur noch das Smartphone als Zugang zum Internet benutzen, also ein paar Hotspots, und dann zum Beispiel irgendein mobiles Gerät oder ein Laptop oder ähnliches betreiben, ein kleiner, der eben dann über diese WLAN-Verbindung nach außen zugreifen kann und ich dann eben die Software, die ich möchte, oder nutzen kann, eben auf dem Gerät. Das war ja ein großes Plus für Android und der Grund, warum ich von Anfang an eben zu Android gegangen bin, dass man immer noch zur Not die Möglichkeit hatte zu sagen, nö, ich möchte diese App, und wenn dann Google sagt, nein, die App ist nicht erlaubt im Play Store, dann kann man hingehen und kann die sich eben außerhalb vom Play Store herunterladen und installieren. Man kann sich auch prinzipiell auch selbst Apps quasi programmieren und eben dann aufs Handy spielen. Und das Ganze wird ja auch schon groß genutzt von vielen Firmen auch, dass man zum Beispiel außerhalb eben von einer Webseite etwas installieren kann, falls zum Beispiel Bestimmungen ändern, mit der Firmen zum Beispiel nicht einverstanden sind. Ein Beispiel ist Signal. Da gibt es ja immer wieder Diskussion, dass so Chat-Anbieter verpflichtet werden, Hintertüren in ihre Apps einzubauen. Da, wenn das zum Beispiel von Signal nicht gemacht wird, dann würde die App aus dem Play Store rausfliegen. Signal hat schon gesagt, das werden sie nicht machen und würden dann eben die App aus dem Play Store rausnehmen und dann eben als Sideloading anbieten. Das wäre dann aber eben auch nicht mehr möglich. Ja? Das wäre ziemlich heftig. Also bei Signal könnte man vielleicht sagen, okay, das ist eine große Firma, die könnten das vielleicht machen, die könnten sich vielleicht bei Google registrieren. Frage ist, ob Google hier auch sich vorbehält, dann Programme oder Apps eben nicht, auch wenn die signiert sind, eben nicht zu veröffentlichen. Auf jeden Fall müsste dann ja auch hier Signal wieder sagen wir mal, eine rechtliche Verantwortung übernehmen sozusagen für die Installation dieser App dann, die unter Umständen illegal ist. Ja. Das heißt, es könnte kontrolliert werden, von wo welcher Benutzer welche illegale App installiert hätte, ja, und könnte dann die Firma dafür haftbar machen. Zum Beispiel geht es eben konkret darum, bei Beispiel Signal zu bleiben, wenn eben die EU beschließt, okay, es muss eine Hintertür eingebaut werden und Signal sagt nein, dann fliegt die App eben aus den Stores raus, aus dem Play Store, und dann wird es eben separat angeboten. Aber es gilt ja die Verpflichtung, dass eben so eine Hintertür eingebaut wird. Jetzt kann natürlich Signal sagen, ja, hier, also wir bieten die an, aber wir wissen ja nicht, wer die runterlädt, und das ist halt nur für die Leute, die eben außerhalb von Europa beispielsweise wohnen, ja, und die können sich dann die App ja auch installieren, fertig. So, also das heißt, man ist quasi aus dem Schneider, ne? Wenn also jemand die App installiert, dann ist es eben nicht die Verantwortung von Signal, sondern es ist, weiß nicht, die Installation von so einer App ist wahrscheinlich nicht unter Strafe zu stellen in rechtlich abgesicherten Systemen, nur in Willkürstaaten vielleicht. Aber in dem Moment, wo eben betriebsam registriert werden muss und dann, naja, sagen wir mal, gechannelt werden kann, also geprüft werden kann, ob da ein Benutzer eben in diesem Bereich der EU zum Beispiel wohnt und man kann die App dann trotzdem noch installieren, dann sehe die Sache ja wieder anders aus. Also das heißt, da könnte es Schwierigkeiten geben, wenn die App zum Beispiel registriert werden muss für den Bereich der Europäischen Union, damit man eben hier diese Apps da in diesem Bereich installieren kann. Also ihr versteht, das wäre dann quasi eine absichtliche Freischaltung für dieses Gebiet, in dem diese App illegal wäre. Und damit wäre das Ganze ja unterlaufen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist der Hintergrund davon, ja, dass eben Google auch die Kontrolle weiter behalten will, auch wenn die Apps nicht über den Play Store gehen. Es wird ja auf Heise auch moniert, dass hier dann Apps, dass dann eben hier Google auch Zugriff auf bestimmte Daten hat, selbst wenn die App nicht im Play Store eben zur Verfügung steht, sondern nur außerhalb als Sideloading-App. Und jetzt kommt der Clou. Die einzige Rettung wäre dann, ein Google-freies Gerät zu kaufen, wie zum Beispiel ein Huawei-Gerät aus China, die eben keine offizielle zertifizierten Android-Geräte sind, sondern eben ohne Play Store, ohne Google-Services laufen. Denn da hat Google eben nichts zu melden und da wird auch dieses System nicht eingeführt. Und auf diesen Handys könnte man dann nach wie vor eben diese Sachen nutzen. Das heißt also, ich kann mich entscheiden, entweder ich mache die Sache, wie ich gesagt habe, mit dem Laptop, ja, oder ich spring ganz einfach komplett aus dem Google Universe ab, so wie es eben schon mal zur Diskussion stand, ja. Werde dann eben auf Android oder auf Google-freie Geräte ohne offizielle Android-Zertifikation zurückgreifen, damit ich eben freie Programme weiterhin nutzen kann. Ja, das ist ziemlich, ziemlich traurig, was da gerade abgeht. Jetzt ist da noch viel Zeit. Wie gesagt, ich habe es bisher nur bei Heise gelesen. Für ganz so absurd halte ich das zwar nicht, aber auf der anderen Seite muss man da noch ein bisschen aufpassen, bevor man jetzt hier komplett durch den Wahnsinn getrieben wird, ja. Aber sagen wir mal so, ich werde das im Hinterkopf behalten, ja, und werde Vorbereitungen treffen, und wenn sich das tatsächlich bewahrheitet, dann werde ich eben die Konsequenzen ziehen und werde mich aus dem offiziellen Android-Bereich dann verabschieden und eben nur noch freie Geräte aus China und sonstigen Ländern ohne Google-Zertifizierung nutzen. Ja, soweit ist es schon. Um freie Software zu installieren, brauchen wir jetzt chinesische Geräte. Das ist nicht, ist das das, was wir gewollt haben? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Okay, Meta, die haben jetzt einen Deal abgeschlossen mit Google für die Cloud-Services über 10 Milliarden Dollar. Das heißt also, Meta nutzt jetzt die Google Cloud für die Services und das ist beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass Meta so etwas macht, aber naja, die Marktwirtschaft hat halt seine eigenen Gesetze und Konkurrenz spielt dann keine Rolle mehr, wenn man bei der Konkurrenz selbst Geld sparen kann oder outsourcen kann, dann ist auf einmal auch die verhasste Konkurrenz eben wieder auf einmal ein Geschäftspartner. Ja, so geht es halt, ne? Geld ist wichtiger als alles andere. Und deswegen kann das zustande kommen. Das ist unglaublich. Also Google Cloud-Based Servers, Storage und mehr werden dann von Meta genutzt werden für die nächsten 6 Jahre. Und der Deal ist übrigens schon unterschrieben. Und ja, also heftig. Ich weiß, Also ich bin überrascht. Ich wurde da durch diese Meldung richtig überrascht, richtig überfahren, weil das hätte ich jetzt so schnell nicht erwartet. Aber so funktioniert es halt. Und das heißt also, dass die Leute, die gedacht haben, sie könnten Google entkommen, wenn sie zu Meta gehen, wobei das, naja, sie überlagen sich ja in nicht vielen Bereichen. Ja, Google Plus gibt's ja nicht mehr, also weiß nicht, ob da noch eine Überlappung besteht, wo man sagen kann, ich nehme Meta, aber nicht Google dafür. Messenger vielleicht, ja, okay, ja, Messenger, WhatsApp und Facebook Messenger und sowas, ja, okay. Wobei Google hat da ja auch nichts Großes entgegenzusetzen. Wer nimmt schon diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die aktuellen Messenger heißen, weil es eh keine Sau interessiert von Google. Also ich weiß nicht genau, ne? Aber auf jeden Fall, trotzdem, jetzt sind wir ja so zwei zusammengegangen, ne? Wobei hier die Skepsis eher auf Seiten von den Meta-Nutzern liegen müsste, Facebook und Co., ne? Weil die ja jetzt quasi Daten in die Google Cloud ablegen. Also das heißt zum Beispiel WhatsApp-User, Facebook-User und so weiter, die und auch Instagram ist ja auch irgendwie so eine Meta-Geschichte. Ne? So, gehört ja alles ein paar Firmen mittlerweile. Und die Daten werden jetzt also in die Google Cloud gelegt. Okay, also das okay. Ist schon ein Ding. Frag mich, ob da nicht auch eine AGB-Änderung notwendig ist, damit die Leute einverstanden sind, dass die Daten in der Google Cloud liegen, aber keine Ahnung, da bin ich kein Experte. Und ich kann mir nur vorstellen, dass da manche, ja, also die haben ja richtig Hass, manche gegen Google, und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, wenn man es einfach so unter den Teppich kehrt oder einfach so macht, ohne die Leute groß zu informieren und ohne Einverständnis einzuholen. Aber es wäre ja nicht das erste Mal passiert, wo Firmen so etwas machen, einfach still und heimlich. So, Sony muss sich erklären und muss den Leuten, vor allem in Japan, klar machen, was sie tun werden, damit dieses Debakel beim Sony Xperia 1 Mark 7 niemals mehr passiert. Kurz nochmal zur Erinnerung, im Juli wurde ein Programm bekannt gegeben, dass eben die Sony Xperia 1 Mark 7 austauscht, weil die einen Hardwarefehler haben. Ja? Und kurz darauf gab es auch in Europa diesen Rückruf. Ja? Und nun ist jetzt das Ganze, hat jetzt in Japan ein bisschen Wellen geschlagen, ja, weil in Japan sind eben die Verbraucher nicht ganz so, gnädig wie bei uns. Ja? Naja, ihr habt vielleicht den kurzen Sarkasmus gemerkt, aber wer jetzt denkt, ja, bei uns sind die Leute sehr gnädig, der hat sich getäuscht, zumindest nicht bei elektronischen Produkten. Bei Autos ja. Bei Autos können die deutschen Autofirmen jeden Schrott verkaufen, den sie wollen, die der deutsche Michel kauft. Ja, ist ja deutsch, ne? Wunderbar. Aber bei elektronischen Geräten, ja, ist es was ganz anderes. Da sieht die Sache anders aus. Da sind die sehr kritisch. Aber die Japaner sind bei solchen Sachen noch kritischer. Die wollen nämlich immer Perfektion haben. Und das ist jetzt ein deutlicher Schlag in die Magengrube für Sony hinsichtlich diesem, was eben die Verbraucher dort erwarten. Nämlich nicht ein gutes Gerät, sondern das bestmöglichste Gerät. Ja, das wollen die Leute. Ja, und somit hat jetzt Sony ein kleines Problem, und sie haben trotz den massiven Anfeindungen, die sehr ungewöhnlich sind eigentlich in Japan, ja, die Konsumenten sind da richtig sauer geworden, auch in den Social Medias haben die so richtig Dampf abgelassen, ja, das ist äußerst ungewöhnlich, und trotzdem hat die Firma sehr, bescheiden reagiert und hat sich entschuldigt für die Unannehmlichkeiten, und dass sie es ernst nehmen, diese harschen Kommentare, ja, tatsächlich, O-Ton, und dass sie dann sicherstellen werden, dass so etwas nicht mehr passiert, dass so etwas nicht nochmal passiert. Also da müssen die schon sehr zu Kreuze kriechen hier, und das war wirklich auch ein sehr, sehr unglücklicher Vorfall, denn schließlich ist es ja auch so, dass die Preise unverschämt teuer sind von Sony Xperia 1 Mark 7, 1499, und da muss alles noch perfekter sein, als sowieso schon erwartet wird, ja, weil die erwarten das nämlich auch für von einem 500-Euro-Gerät, dass es perfekt ist. Ja. Und so ist einfach die Mentalität, die finde ich auch ganz richtig, ähnlich so wie bei mir auch. Ja. Ich möchte für das Geld das Beste haben, was möglich ist in der Technik. Ja. Und von daher kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich wäre auch ziemlich, ziemlich sauer, wenn ich so ein teures Gerät kaufen würde und dann würde das Ding mit einem Hardwarefehler ausgeliefert werden und ich hätte dann den Stress, das umzutauschen. Übrigens, wer so ein Gerät gekauft hat, und viele werden es nicht sein in Deutschland, aber wer so ein Gerät gekauft hat, das Programm läuft noch und da kriegt ihr das Sony Xperia 1 Mark 7 kostenlos umgetauscht in ein Neugerät, wenn ihr das Gerät vor dem 4. Juli gekauft habt. Vor dem 4. Juli 2025, dann bekommt ihr das Gerät kostenlos ausgetauscht gegen ein neues. Ja, so ist es. Da hat sich Sony keinen Gefallen getan, aber es trifft jeden Mal, früher oder später, weil es ist mittlerweile auch eine sehr kostspielige Sache, die Teile zu testen und so weiter. Und dann macht man halt gern mal ein paar Abkürzungen. Übrigens, es war noch nicht das Gerät, das outgesourced in China hergestellt wird. Es steht zwar Made in China drauf, das war auch schon das Xperia 1 Mark 6, aber unter Aufsicht eben von der japanischen Firma Sony. Und es soll sich in der nächsten Version ändern. Dann wird es komplett outgesourced, ohne quasi Sony-Fabrikstraßen, egal wo die in der Welt sind. Ja, ihr könnt euch vorstellen, Sony hat nicht nur in Japan Fabrikstraßen, sondern die haben in China, die haben in Indien, die haben überall Fabrikstraßen. Ja, aber bei der nächsten Generation von Smartphones nach dem Sony Xperia 1 Mark 7, also die Mark 8, ja, die werden dann ohne Sony-Firmen outgesourced von irgendeiner chinesischen Firma hergestellt, so wie es die meisten anderen Handyhersteller eben auch machen aus Kostengründen. Und es wird immer gesagt, ja, seht ihr, das habt ihr jetzt davon, dass ihr das outgesourced habt. Nein, das Sony Xperia 1 Mark 7 ist leider nicht outgesourced worden in dem Sinne, sondern das ist noch ein Gerät unter japanischer Produktion. Dort, wo in diesen Fertigungsstraßen, wo es eben immer hergestellt wurde, und trotzdem haben sich den Fehler erlaubt, und das ist eben besonders herb. Also da kann man den Fehler nicht auf andere schieben oder auf einen gewissen Vorgang, der ansteht, sondern das ist noch vorher passiert. So, jetzt habe ich was gefunden diese Woche, da habe ich überlegt, soll ich das raushauen oder soll ich es nicht raushauen? Hab dann gesagt, okay, ich mach's mal, ja, weil die Nutzer sollen, die Hörer hier sollen ja maximal Nutzen haben von dem Podcast. Ich weiß nicht, wenn der Tipp halt, glaube ich, weitere Kreise schlagen würde, ja, denke ich, dann weiß ich nicht, wie lange das noch funktioniert. Wäre trotz allem jetzt, weil ich ja gesagt habe, ne, ich denke mal schon, oder ich bereite mich schon mal drauf vor, aus dem Google-Universum abzusteigen auf ein Google Play Store freies Handy. Ja, wer trotzdem sagen, ja, okay, brauche ich jetzt trotzdem das Google Drive und Photospace und das Mögliche, der hat ja grundsätzlich ein Problem mit dem Google Drive Unlimited Storage. Ja. Gibt es nämlich angeblich, also scheinbar nicht. Gibt es aber doch. Und das könnt ihr zu einem Preis kriegen, dass euch die Ohren schlackern. Ja. Ganz einfach. Zum Vergleich, also 2 Terabyte kosten pro Monat 9,99 Euro. 10 Terabyte kosten schon 99,99 Euro. Ja. So, wenn mir jetzt 2 Terabyte nicht reicht, der könnte Folgendes probieren. Ihr macht euch einen G Suite Account, ja. Also so ein Business Account ist das, ja. Und also so ein Business Google Suite Account, der kostet $12 im Monat. Bitte nicht den Basic G Suite Account nehmen für $6, sondern den für $12 im Monat. Da bekommt ihr 1 Terabyte Storage. So, jetzt ist es festgelegt, das gibt es schwarz auf weiß, wenn mehr als 5 zusätzliche User, also insgesamt 6 User, also der Account plus 5 zusätzliche, ja, in diesem Business G Suite Account sind, dann wird der Storage automatisch für alle User in diesem Business Account von 1 Terabyte auf Unlimited gesetzt. Das heißt, jeder von diesen 6 Nutzern hat jetzt Unlimited Storage. Ist das nicht geil? Weil dieses Unlimited Google Storage Drive kostet also mit einem Business G Suite Account $60 im Monat. Das sind eben der G Suite Account plus 5 User. $60 im Monat und ihr habt unbegrenzt viel Speicher. Ja? Im Gegensatz zu 10 Terabyte für 99,99 im Monat. Ja? Also 100 Euro im Monat. Das ist doch was, oder? So. Weiter. Also ich habe jetzt, Euro ist natürlich Dollar, ist aber, dürfte in etwa gleich sein. Kostet auch 9,99 Euro, $9,99. Die 2 Terabyte Option dürfte also hier auch nicht anders sein. So. Also. Das bedeutet, im Endeffekt, hier könnt ihr schon mal kräftig sparen. Aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt davon ausgehen, ich weiß nicht, und da kommen wir zu dem Punkt, wie lange das dann eben noch funktioniert. Ja. Im Moment ist es so, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr jetzt ein Business-Account macht, ja, und der ist ja auf 1 Terabyte festgelegt dann, wenn er nicht noch 5 weitere Nutzer erstellt, wie ich es eben erklärt habe. Kostet also 12 Euro im Monat. Aber diese Sperre von 1 Terabyte wird offenbar nicht aktiv limitiert. Das heißt, obwohl es heißt, es gibt nur 1 Terabyte Speicher, könnt ihr ganz normal so viel wie ihr wollt einfach weiter speichern. Unlimited. Yep. Und das für 12 Euro im Monat, wenn ihr einen Google Business Account habt. Das ist zwar nicht garantiert, weil es nirgendwo erwähnt wird, aber es ist jetzt schon zum Beispiel von Fantroid und von anderen Seiten getestet worden, die eben tatsächlich deutlich über das Limit gekommen sind und immer mehr hochgeladen haben und nie an irgendein Limit gekommen sind, ja, obwohl sie nur ein ganz normales Business G Suite Account haben mit einem User für 12 Euro im Monat. Also das ist genial. Ich finde, der Tipp, den musste ich euch rausgeben. Wenn ihr also unbedingt Unlimited Storage haben wollt, dann müsst ihr hier zuschlagen bei der Business G Suite für $12 im Monat und lasst es mich wissen, falls ihr irgendwann an ein Limit kommt. Ja. Bisher ist es eben so, dass es kein Limit gibt. Ich kann mir halt vorstellen, wenn das sehr viele Nutzer machen, dass dann Google sagt, okay, also jetzt setzen wir das Limit auch tatsächlich durch, was wir angekündigt haben. Ja, keine Ahnung. Die wollen wohl halt bei Businesskunden maximale Kulanz zeigen. Ja. Aber wenn das passiert, dann könnt ihr einfach dann auf Plan B umsteigen, wenn euch das dann nicht so teuer ist, und eben $60 im Monat bezahlen für den Business G Suite Account mit 5 zusätzlichen Nutzern, und dann habt ihr auch Unlimited Storage. Okay, dann kommen wir schon mal zu dem nächsten. Ja, Snapdragon, also Qualcomm, macht ja beim Snapdragon immer seltsame Sachen. Ja. Die letzte Namensänderung hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war das Snapdragon 8 Gen 4 und das wurde dann auf einmal zu Snapdragon 8 Elite. Ne? Elite. Ja. Irgendwie muss man ja sich nach vorne retten, wenn MediaTek mit dem Dimensity-Chip so nah kommt. Ne? Und dann muss man halt versuchen, irgendwie die Leute dazu bringen zu denken, das ist der beste Chip. Und wie kann man das anders machen mit Elite? Ne? Also MediaTek müsste einfach den Dimensity Overlord rausbringen. Ja, fertig. Das dann der Overlord 2 und Overlord 3 und so, ne? Dann ja, könnte Snapdragon heulend wieder unter den Stein zurückriechen, ja. Aber jetzt haben die vor, den Namen doch tatsächlich zu ändern. Ein bekannter Leaker sagt oder behauptet, dass hier der Snapdragon 8 Elite 2 umbenannt werden soll. Inhaltet euch fest, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Also irgendwas läuft doch bei Qualcomm falsch mit diesem Umbenennen. Warum bleiben die nicht einfach mal bei ihren Benennungsreihen? Warum müssen die das immer ändern? Wollen die das maximal undurchsichtig machen, damit zum Beispiel diese kastrierten Versionen besser unter die Leute gebracht werden können oder so? Ja, weil das ist schon sehr, sehr frustrierend. Es sind teilweise sogar unter dem Snapdragon 8 Elite Prozessor auch kastrierte Prozessoren aufgetaucht. Also das heißt, mit verminderter Leistungsfähigkeit sind trotzdem unter das 8 Elite verkauft worden. Das ist alles ziemlich seltsam. Und hier jetzt Snapdragon 8 Elite Gen 5, also blicken die das selbst noch durch bei dieser ganzen Namensgebung? Ja, vielleicht, weil die ja intern, Achtung, andere Namen verwenden. Also, die Nummern intern sind ganz andere. Ja? Beispielsweise der Codename SM8850. Ja? Das soll dann der 8 Elite 2 oder, wenn sich das bewahrheitet, 8 Elite Gen 5 sein. Aber intern heißt der SM8850. Okay. Puh. Also das heißt, man macht es nur für die Endkunden schwerer, den Chip zu erkennen. Vielleicht liege ich da dann auch richtig, dass man das zur Verwirrung macht, damit dann am Schluss jemand nur noch hört, okay, ist ein Snapdragon drin. Okay, gut. Was für eine Nummer? Ich blick da eh nicht durch. Okay, Hauptsache Snapdragon. Ja, so kann ich mir das vorstellen. So, das TCL Next Paper oder NXT Paper, ich sag mal Next Paper 60 Ultra 5G ist jetzt tatsächlich schon gelistet worden, bevor es auf der internationalen Funkausstellung jetzt gezeigt wird. Auf einer Seite von Amazon ist das Gerät hier aufgetaucht, jedenfalls kurzfristig. Ja. Die Seite führt mittlerweile zu einem Tablet und nicht mehr zu diesem Gerät. Jetzt gucke ich gerade mal, Next Paper 60 Ultra, ob da noch was zu finden ist. Nein, ist momentan nichts mehr zu finden. Okay, da haben die das wahrscheinlich wieder zurückgezogen und wollen warten, bis es eben offiziell auf der IFA gezeigt wird. Jedenfalls, das, was man gesehen hat, war schon interessant. Das Teil wird ein 7,2 Zoll FHD Plus Next Paper Screen bekommen. Ja. Next Paper ist ja das, was quasi so ein Hybrid zwischen E-Ink, wenn man so will, und normalem Display ist, so dass man eben auch gut lesen kann damit, aber trotzdem auch gut normale Anwendungen machen kann. Ja. 12 GB RAM, 256 GB Storage und eine, wie es heißt, Long-Lasting Battery, da wurden keine Angaben gefunden bisher, wie viel Milliampere das haben könnte. Es kommt mit Android 15, erstaunlicherweise, hätte man durchaus Android 16 erwarten können, wird bestimmt nachgeliefert werden. 5G-Support, USB-C Kabel soll dabei sein, aber kein Charger, so war, das hat man gesehen bei der Amazon, bei dieser Amazon-Seite. Erstaunlicherweise waren nicht viel mehr Daten herauszufinden, außer eben, dass dieser Next Paper Screen auch 120 Hertz Bildwiederholfrequenz hat, was natürlich äußerst gut ist. Und natürlich nochmal, ihr habt euch da nicht verhört, 7,2 Zoll FHD Plus Display. Nicht etwa 6,2, nein, 7,2. Das klingt natürlich wunderbar in meinen Ohren. Ja, endlich mal wieder eine richtig schöne Bildschirmgröße. Auf der Abbildung, falls die eben hier auch authentisch ist, ist fast bessellos. Also es ist nur ganz, ganz wenig Rand um das Display herum, wirklich nur extrem wenig. Von daher lässt die Hoffnung natürlich offen, dass es nicht ganz so riesig wird vom Gerät an sich her. Aspect Ratio weiß ich jetzt nicht genau, sieht aber ja relativ normal aus. Von daher denke ich, dass es eben ein ganz standardmäßiges Gerät wird. Man sieht auf der Rückseite, es sind 3 Kamera-Arrays. Ob da überall auch echte Kameras drin sind, sieht so aus. Aber auch da kann man jetzt eben noch nichts groß dazu sagen. Also abwarten auf der IFA nur, das macht schon mal Lust auf mehr. Ich bin mal gespannt, was da dann eben für ein Gerät rauskommt. Und ja, ich würde sowas begrüßen, vor allem mit diesem schönen Display. Da könnte ich mich dafür begeistern. Gibt es das Teil auch ohne Google Services? Ich glaube nicht. Schade. Schade. Seht ihr? Und schon werden die Google Services bei mir hinsichtlich von Neukauf von Gerät in 1-2 Jahren. Ich bin eventuell, also nächstes oder übernächstes Jahr will ich spätestens wieder ein neues haben. Ja. Und jetzt wird, wenn ich da danach schaue, die Google Services schon zur Belastung. Ja, also, naja, was soll's. Dann kann ich mir endlich wieder ein gescheites Gerät von Huawei kaufen mit allem drum und dran. Das ist auch nicht schlecht. Ja, finde ich okay. Aber apropos Huawei. Huawei hat's geschafft, Leute. Huawei hat jetzt Apple in den Smartwatch-Auslieferungen übertroffen. Das war ja schon abzusehen. Hat schon mal vor kurzem drüber gesprochen. Da war Huawei eben ziemlich nah schon dran, ja, und es war erstaunlich, wie viele, wie nennt sich das, IoT-Devices eben ausgeliefert wurden, ja. Nur explizit bei den Smartwatches waren sie noch hinten dran, ja. Jetzt ist es aber anders. Jetzt hat die Apple Watch den Marktanteil von weltweit übrigens, das ist nicht China, sondern der globale Markt, ja, ist der Anteil an Apple Smartwatches um 2% zurückgegangen auf 17%, während der Anteil an Huawei Smartwatches, ja, um 6% gestiegen ist, von 15% auf 21%, und damit ist jetzt Huawei deutlich vor den Apple Watches mit ihren Geräten, und das ist schon ein beachtliches ist schon ein beachtlicher Anteil. Nicht umsonst, auch diese Woche war wieder zum Beispiel bei Heise ein neuer Test aufgetaucht, die beste Uhr mit eingebauter EKG-Funktion, und da war auch wieder das Topmodell von Huawei als Testsieger hervorgegangen für 399 vor der Apple Smartwatch, sogar vor der Smartwatch Ultra, die wesentlich teurer ist. Und da ist nämlich auch in dieser Huawei Smartwatch ist auch ein Blutdruckmesser drin, der auch tatsächlich richtig funktioniert. Zusammen mit der EKG-Funktion natürlich extrem gut für hier die Gesundheitsdaten zu überblicken. Finde ich richtig schön. Ja, und da sieht man wieder, wie schnell so etwas gehen kann. Erstaunlich eben, dass es Huawei gelungen ist, trotz dieser schlechten Presse, ja, die es ja für die Handys gab, ja, die Handys sind ja quasi nicht mehr existent bei uns, eben weil alle natürlich bisher den Play Store wollten, ja, wird sich vielleicht auch bald ändern an 27, aber ja, so sieht es aus. Und bei den IoT-Devices ist das halt nicht so schlimm, weil prinzipiell diese IoT-Devices auch mit anderen Smartphones eben genutzt werden können und dazu braucht man eben kein Huawei-Gerät und deswegen kaufen sich die Leute die auch tatsächlich und ja, das zeigt auch mal wieder, dass so eine Diskussion auch eine Scheindiskussion sein kann. Wir denken immer, dass alle Menschen so wie die Tech-Nerds, also wie wir, Wert legen auf bestimmte Sachen. Ich sag immer, ich glaube, das ist viel weniger der Fall, als wir selbst denken, ja, dass es ist. Die Leute wollen bestimmte Funktionen haben und nach diesen Sachen werden sie das kaufen. Ja, natürlich spielt eine Marke auch eine Rolle, das ist ganz klar. Davon profitiert ja auch Samsung immer wieder. Das heißt, wer ein Samsung will, kauft sich ein Samsung, egal was da ist. Ja. Und wer ein Apple will, ein iPhone will, der kauft sich ein iPhone, egal was besser oder schlechter ist. Das ist wurscht. Und so ist es eben halt auch hier bei den Uhren. In dem Fall will man aber wohl tatsächlich eventuell bestimmte Funktionen haben. Oder es ist halt tatsächlich auch so, dass eben hier die Presse noch aktiv ist und sagt, das ist die beste Smartwatch. Und dann gehen die Leute ins Geschäft und sagen, hier, ich möchte die beste Smartwatch haben. Hier steht es drin, das ist die Huawei so und so und die möchte ich gern haben. Fertig. Ne? Und dann wird es auch ins Sortiment genommen, dann wird es auch verkauft und alle sind zufrieden. Ne? Tja. So ist das nun mal. Was haben wir noch? Ja, das war auch etwas der Batteriefix von dem Pixel 6a, der gilt jetzt laut GizChina als gescheitert. Denn schon wieder hat ein Pixel 6a Feuer gefangen. Ja, das ist jetzt schlecht, sage ich mal. Es können immer noch Einzelfälle sein, aber es ist jetzt innerhalb kurzer Zeit nach diesem Patch schon das zweite Gerät, das eben hier in Rauch aufgeht und das lässt natürlich nur einen Schluss zu. Der Patch ist eigentlich gemacht worden, damit genau das verhindert wird. Entweder reicht der Patch nicht aus oder der Patch ist sogar der ausschlaggebende Grund, warum das jetzt gehäuft auftritt. Ja, wie auch immer, Google hat jetzt ein kleines Problem mit diesen Teilen. Pixel 6a ist schon sehr alt, aber die Leute werden nur hören, Google Pixel hat wieder Feuer gefangen. Das wird auch negativ aufgefasst werden mit den neuen Geräten, wenn das so weitergeht und weiter so hier in den Sachen, in diesen Dingern hier kursiert. Denn ich erinnere mal, wie das war bei dem Samsung Note 7. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war so schlimm, dass sogar die Fluggesellschaften dann verboten hatten, ein Samsung Note 7 mit ins Flugzeug zu bringen. Und die Leute, die eins hatten, hatten dann dumm aus der Wäsche geguckt am Flughafen. Ja. Das ist übel. So schnell wird eben eine bestimmte Reihe verunglimpft und bis heute hat ja die Note-Reihe deswegen noch einen kleinen Nachgeschmack, ja, weshalb wohl auch der Grund war, dass jetzt Samsung die Note-Reihe auch endgültig eingestellt hat. Also das ist also nicht ausschlaggebend jetzt genau das, aber insgesamt hat sich eben meiner Meinung nach, so wie ich die Sache sehe, seit dem Note 7 die Note-Reihe nicht mehr richtig erholt, ja. Und deswegen, ja, vielleicht die Konsequenz. Aber hier ist es ähnlich, oder könnte ähnlich sein, wenn die Leute nur Pixel hören und Pixel 6a eben hier unterschlagen. Vorsicht, das ist immer eine schwierige Geschichte. Und Google sollte sich ganz, ganz, ganz schnell was sehr Kulantes ausdenken. Ich glaube, es wäre am besten für Google, wenn die einfach alle Pixel 6a Geräte kostenlos austauschen würden gegen ein neues Modell, vielleicht das Google Pixel 9, muss ja nicht unbedingt das ganz neueste 10er sein. Die haben bestimmt noch Bestände von Google Pixel 9, sodass die alle Pixel 6a austauschen könnten gegen das Äquivalent in der Pixel 9 Reihe. Ja, und dann wären die User zufrieden und vor allem wäre dann auch der Markt zufrieden, weil es dann eben heißen würde, okay, die, wo davon betroffen sind, diese Geräte, sind jetzt weg vom Markt, die Leute haben sie bestimmt schon alle umgetauscht und dann ist gut. Ja. Also gar nicht so einfach die Sache. Ja. Auch nicht einfach ist die Entwicklung von neuen Smartphones. Und das ist eins von meinen Lieblingsthemen. Auch das war bei GIST China diese Woche aufgetaucht. Da habe ich schon gesagt, ja, also die haben da schon eine Idee davon. Allerdings auch interessant, welche Schlussfolgerungen oder welches Fazit die da gezogen haben, mit dem ich nicht ganz einverstanden bin. Aber es gab ja schon einige Ansätze, wie zum Beispiel so ein Handy, könnt ihr euch das vorstellen, dass man unter den Arm machen kann. Also so wie so ein Armband, ja, könnt ihr das so richtig falten um den Arm herum und könnt es dann eben wie so eine Uhr, eine Riesenuhr tragen. Das wäre was für mich. Und wenn ihr es dann braucht, dann nehmt ihr es einfach so ab vom Arm, ja, und biegt es wieder gerade und dann könnt ihr normal tippen. Tja, das war ein Ansatz, ja, es war mal wenigstens mutig, hat mir gefallen. Klar, ist für die Praxis wohl kaum nutzbringend, denn was man am Arm trägt, wird leicht zerkratzt. Deswegen haben viele Uhrhersteller auch Mineralglas oder sogar Saphirglas eingesetzt, damit eben nicht jeder kleine Ratscher an der Wand entlang oder an der Tür oder an tausend anderen Stellen, wo man die Uhr den ganzen Tag irgendwie dran reibt, ja, dass da keine Kratzer reinkommen. Jetzt stellt euch mal vor, ein biegsames Display. Ja, ich sag's immer wieder, mit dem Fingernagel permanenten Schaden am Display verursachen kann. Wenn man das dann eben am Arm hat, Display nach außen, wie lange würde es dauern, bis das Display komplett zerkratzt und kaputt wäre? Genau, und deswegen hat es eben auch nie das Licht der Welt erblickt. Beziehungsweise das Licht der Welt hat schon erblickt, aber nur eben als Konzeptstudien, aber nicht als echtes Gerät. Dann gab es gerade, was diese biegsamen Geräte betrifft, gab es immer mehr Sachen. Es gab auch mal ganz schmales, ganz rund biegsames Gerät. Keine Ahnung, was das sollte. Ja, auch das ist dann nicht gekommen, weil es einfach keine Anwendungsmöglichkeit dafür gab. Aber schade, dass sich nicht doch eins von diesen verrückten Designs durchgesetzt haben, denn je weniger sich von diesen Designs durchsetzen, desto schlaffer werden die Designer offenbar. Und jetzt haben wir ja diesen Einheitsbrei mit, ja, wo sich die Handys höchstens noch ein bisschen von der Aspect Ratio unterscheiden, aber nur minimal, oder eckige Kanten und abgerundete Kanten. Ja, also das ist alles mittlerweile, wenn man ein Handy von vorne sieht, kann man eigentlich gar nicht mal sagen, was für ein Gerät das ist. Also ich könnte es jetzt hier so auswendig nicht sagen, wenn ich ein paar Handys hingelegt bekomme, ja, könnte ich nicht mehr alle identifizieren. Rückseite sieht anders aus, weil es da wenigstens noch ein paar Logos oder so ein paar Designmerkmale gibt, ja, auch durch Farben kann man zum Beispiel manchmal was machen. Aber ansonsten ist das alles schon eine ziemlich langweilige Geschichte geworden, weil es einfach keine Visionen mehr gibt bei den Geräten. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr Innovationen gibt. Ganz verrückte Sachen müssen da mal was gemacht werden, ja. Ich habe es schon oft erwähnt, runde Displays, dreieckige Displays, ja. Warum nicht, ja? Viereckige Displays, also das heißt gleichschenkliges Viereck, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Geschichte, ja, würde mich auch mal interessieren. Oder zum Beispiel ein Gerät, das mehr auf Webseiten spezifiziert ist. Auch das wäre eine nette Geschichte. Ja, also man müsste hier einfach das Aspect Ratio grundsätzlich ändern. Ja, in 4:3 Format zum Beispiel. Das wäre ideal. Aber ja, das alles trauen sich natürlich die Hersteller nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Sind wirklich keine Menschen mehr da, die das Mut zum Neuen haben? Als das Smartphone rauskam, war auch ein Schritt bei den Menschen erforderlich von zum kleinen Tastentelefon zu einem damals deutlich größeren Telefon ohne echte Tasten. Ja, das gab auch diesen Übergang. Und das haben die Menschen mitgemacht. Und dann wurden die Displays auch immer größer. Und auch das haben die Menschen mitgemacht, weil sie gemerkt haben, oh ja, das ist okay, das ist gut. Jetzt kann ich wieder richtig Videos gucken auf dem Gerät zusätzlich. Ja, und habe nicht nur ein Daumenkino. Auch das ist doch eine interessante Geschichte. Und das alles, muss man ja mal sagen, ist ja nicht umsonst entstanden auf dem Markt. Das ist nicht, weil die Leute das nicht wollen, hat sich das durchgesetzt, sondern weil eben Firmen etwas gemacht haben und die Leute waren damit einverstanden. Die haben die Vorteile erkannt, früher oder später. Manchmal dauert es etwas später, bei den großen Displays zum Beispiel hat es ein bisschen gedauert. Ja, klar, es gibt heute auch noch Leute, die wollen nur telefonieren mit, aber ich habe schon mal gesagt, ein Smartphone, da ist Telefonieren eigentlich das Wenigste, was man damit macht. Ja, vielmehr macht man damit eben andere Sachen. Und von daher ist die Entwicklung schon in Ordnung gewesen. Und ich würde sagen, warum nicht? Die müssten einfach mal anfangen, sich wieder was zu trauen und es tatsächlich zu machen, andere Formate, andere Formen, andere komplett andere Ansatzwege. Wisst ihr, zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Beispiele gesagt, was ich mir vorstelle, was vielleicht gemacht werden könnte. Aber ich bin ja kein visionärer Designer oder sowas. Das heißt, eigentlich erwarte ich, dass etwas kommt, wo selbst ich als normaler Smartphone-Fan guck und sag, boah, das ist ja Wahnsinn. Irre, würde ich nie drauf kommen, dass es sowas geben soll. Irre. Ja? Also ich erwarte, dass die Designer sogar noch viel bessere Ideen haben und viel verrücktere Ideen, als ich die habe. Aber im Moment sieht es so aus, als ob die Ideen, die ich habe, in meinen begrenzten Möglichkeiten, ja, zu denken, wie ein Designer, noch weit über dem sind, was die Designer momentan bereit sind, überhaupt als möglich einzustufen. Und das finde ich absolut schade. Das finde ich absolut verrückt, ja, ehrlich gesagt. Und ich sage, natürlich kann man sagen, ja, okay, vielleicht ist es ja auch deswegen, weil das Design sich bewährt hat. Vielleicht ist das Design ja so, wie es ist, weil das die vernünftigste Art ist. Aber ehrlich gesagt, das bezweifle ich. Das bezweifle ich sogar stark. Wenn ich sehe, was wir auf den Smartphones heutzutage hauptsächlich machen, dann wären andere Formfaktoren deutlich besser. Ich habe eben schon mal erwähnt, für Webseiten beispielsweise ein Smartphone wäre wesentlich wichtiger als jetzt ein Smartphone, das im umgekehrten 16:9 Format oder noch schlimmer, ja, ist, also noch länger. Und auf der anderen Seite, wir drehen dann die Smartphones quasi, um Videos zu schauen. Ich weiß nicht genau, ob das so, wie soll ich das sagen? Wir benutzen die Smartphones vertikal. Ja? Für ein Video zu schauen, müssen wir es aber horizontal drehen. Außer man schaut sich die Videos an von Leuten, die natürlich keine Ahnung von Videos haben. Die machen dann Videos im Hochformat, ja, im Porträtmodus, Facepalm. Ja? Aber was will man von Instagram und Co. schon anders erwarten? Aber seht ihr, das ist ein riesiges Problem. Hier fängt schon an, dass die Medien sich auf die Smartphones richten, für die, quasi auf die Smartphones ausrichten und nicht umgekehrt. Das ist doch verrückt. Absoluter Wahnsinn. Also müsste man ein Smartphone machen, das eben so genutzt wird, wie man es eben die meiste Zeit eigentlich nutzt oder nutzen sollte. Ja, nämlich im Landscape-Modus. Dass das natürlich jetzt nicht damit getan ist, das einfach umzudrehen und fix zu machen, das ist klar. Weil das wäre auch dann absolut eben zum Beispiel Perle vor die Säulen geschmissen. Weil was würden wir dann im erzwungenen Landscape-Modus denn dann sehen, wenn wir zum Beispiel auf einer Webseite surfen oder einen Text eingeben? Ganz genau. 3/4 oder das ganze Display ist voll mit der Tastatur. Dann gibt man das ein, sieht von der Eingabefläche gar nichts mehr. Ja, absoluter Wahnsinn. Warum? Na klar, weil es ja im Landscape-Modus ist. Das Ding ist halt mehr lang als breit. Und was macht man da? Genau, man macht ein 4:3 Smartphone. Ja, wo quasi die Balance stimmt, ja, zwischen dem Betrachten von Webseiten oder geschriebenen Inhalten, ja, gilt ja auch irgendwo ein Stück weit für Apps, und Video und eben halt dann diese Benutzung in diesem Landscape-Modus. In dem Fall ist es ja dann kein richtiger Landscape-Modus mehr, sondern es ist einfach der Modus Ende. Ja, da gibt es kein Landscape und kein Porträt-Modus mehr, sondern es ist quasi alles eins sozusagen. Ne? Und das könnte man doch machen, oder? Das könnte man machen. Finde ich schon. Für das, was wir eben die Sachen nutzen. Ja? Also, ich muss schon, aber genau eben nicht, und das wollte ich noch anfügen, eben nicht in Tablet-Größe, sondern in Smartphone-Größe. Das bitte nicht vergessen. Also so 6, 7 Zoll, ja, maximal. Und das wäre dann das Ideale. Ja? Für Sonderanwendungen oder für Leute, die eben mal was Cooleres wollten, ein dreieckiges Display halte ich immer noch für gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr das? Überlegt mal, was ihr machen könnt mit einem dreieckigen Display, wenn ihr da die verschiedenen Schenkel, die natürlich gleich sind, ja, wenn ihr da dreht, versteht ihr? Ihr könnt da richtige, interessante, Perspektiven zaubern. Überlegt euch das mal. Es ist schwer zu erklären, ja, aber wenn ihr ein Dreieck dreht, ja, dann habt ihr in jeder Position quasi eine andere Verteilung sozusagen, ja. Und ja, ich meine, das wäre nicht schlecht, das mit so einem mit einem Sensor, der erkennt, wie hält man das Gerät. Das Bild wird dann quasi gedreht in Echtzeit, das ist absolut möglich, ja, in Echtzeit. Und so könnte man dann quasi durch Drehen vom Smartphone hier Teile von zum Beispiel einer Webseite oder anderen Dinger freigeben. Auch hier, denke ich, gäbe es spezielle Anwendungen dafür, die das richtig interessant machen könnten. Lasst euch doch endlich mal was einfallen. Alles ist besser als diese eckigen Kisten immer im gleichen Format. Langweilig. Okay, und jetzt komme ich noch zu dem Google Pixel 10. Da gibt es auch diese Woche wieder ein paar Sachen zu erwähnen. Erstmal hat sich herausgestellt, dass die 12 GB RAM beim Google Pixel nicht für die User verfügbar sind. Das ist natürlich eine sehr herbe Enttäuschung. 12 GB RAM ist heutzutage schon nicht mehr besonders toll. Ja, also das ist eher schon ein Armutszeugnis. 16 GB sollte man bei den heutigen Geräten schon voraussetzen. Aber davon, von diesen 12 GB, werden noch 3 GB abgezapft für die AI-Tasks. Das heißt also, die sind nicht mehr verfügbar für jegliche Art von anderen Apps, sondern nur für die AI-Bearbeitung im Smartphone. Nur für die Google-Funktionen. Das ist übel. Ich meine, wenn ihr die Google AI ausgiebig nutzt, dann hat das natürlich einen Vorteil, weil es dann schneller ist mit diesem reservierten RAM, ja, und extra reserviertes RAM bedeutet mehr Power für die Verarbeitung in diesem Bereich. Aber wenn ihr sagt, okay, also ich nutze die AI gar nicht, ja, Google AI sucks und schalte die ab oder nutzt die vielleicht einmal die Woche, dann fehlt euch dieses RAM bei allen anderen Anwendungen, was natürlich andere Anwendungen dann wiederum langsamer werden lassen kann, weil das Gerät eben immer weiter schaufeln muss, immer mehr schaufeln muss. Das ist ja der Grund, wie ich schon so oft erwähnt habe, warum auch zum Beispiel bei Benchmarks oftmals Geräte mit mehr Hauptspeicher schneller sind, obwohl sie den gleichen Prozessor haben. Da seht ihr mal, wie sowas Auswirkungen haben kann in der reinen Benutzung, nicht nur Benchmarks, sondern in der echten Benutzung macht sich das sogar noch viel, viel stärker bemerkbar. Ruckeln, Wartepausen, Apps, die sofort geschlossen werden, wenn man zum Beispiel in eine andere App reingeht. Ja, stell mal fest, oh super, jetzt wollte ich gerade wieder zurückswitchen, weil ich wollte dann nur gucken nach einem Ergebnis. Ja, will wieder zurück in die andere App, die wurde geschlossen, um Speicher frei zu machen. Ja, das war's dann, super. Ja, dann kann man die App wieder starten und alles wieder neu eingeben. Furchtbare Katastrophe. Ja. Also so macht Arbeiten keinen Spaß. Gut, 9 GB ist jetzt nicht jetzt katastrophal wenig für sowas, aber es ist trotzdem ziemlich ärgerlich, dass 3 GB wegfallen. Was mich dann gewundert hat bei Android Central, ein Artikel, das ist eigentlich ziemlich untypisch für Android Central, die sind normalerweise immer super pro Google Pixel, ja, immer, ist ja klar, ne? Amerikanische Marke, amerikanisches Portal, da muss schon viel passieren, dass hier Google Pixel oder Android Central was gegen Google Pixel sagt, ne? Aber hier haben sie es tatsächlich gemacht. Und zwar wird das Google Pixel 10a wird ja erwartet. Ja? Und die sagen, dass das eine komplette, ich darf es mal frei übersetzen, eine komplette Schlaftablette wäre, die niemanden großartig interessieren wird. Warum? Statt dem eh schon ziemlich langsamen Tensor G5 wird hier sogar ein Tensor G4 Chip verwendet, laut dem Leak. Auch beim UFS-Speicher 3.1 statt 4.0, wie die meisten anderen Mid-Range-Geräte. Ja, habt richtig gehört, Mid-Range-Geräte. Das heißt, das Teil wird, also prozessormäßig und speichermäßig, unter Midrange sein. Wetten, dass der Preis im oberen Midrange-Bereich rumhängt? Da bin ich mir ziemlich sicher. Wird auch spekuliert oder erwartet, dass das Magic Queue, also die neuen On-Device AI-Features, nicht auf das Pixel 10a kommen. Damit wäre das Pixel 10a so ziemlich das langweiligste Gerät, das man kriegen kann, so Android Central sinngemäß. Und naja, okay, das ist ja schon mal nicht gerade sehr erfreulich, sage ich mal. Ne? Okay, zum Schluss komme ich mal noch zur App der Woche. Diesmal hat es wieder ein schönes Spiel erwischt, und zwar Stella Sora von Yostar Limited. Yostar macht wirklich sehr, sehr schöne RPGs mittlerweile auf Android-Geräten, und hier bei diesem Stella Sora ist es keine Ausnahme. Richtig toll gemacht. Ja, es ist ein Top-Down-Adventure, ja, Action-Adventure, und die Story ist richtig cool. In der Rolle von einem Tyrannen, ja, muss man eben in eine Fantasy-Welt eintauchen und Freundschaften abschließen mit natürlich, wie kann es anders sein, ne, charmanten Mädels. Und da könnt ihr schon gleich denken, ja, das ist ein Anime-Style-Game, natürlich. Ja. Und sogenannten Trackern. Ja. Mit diesen kann man dann in Abenteuer gehen und eben weitere immer weiter sage ich mal, Sachen entdecken, Charaktere freischalten und Vielzahl von Dungeons, möchte ich mal sagen, entdecken, ja, und viele In-Game-Features, die das Ganze spaßig machen, sind ebenfalls vorhanden. Und es geht immer in andere Welten. Das finde ich alles ziemlich cool. Es hört sich so an, als ob verschiedene Anime-Serien da auch, ja, ich bin noch nicht so weit gekommen, dass verschiedene Anime-Serien auch hier angetouched werden, oder parodiert werden. Ja, wenn ich da höre zum Beispiel, Abenteurer schlürfen Limonade aus Automaten und Hexen reiten auf Besen. Das hört sich so an, als ob da sich von verschiedenen Animes ein paar Ideen genommen wurden, was ich auch ganz interessant finde. Ne? Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, ja, Vending Machine in Another World, ja, unbedingt, bei Crunchyroll müsst ihr unbedingt angucken, der lacht euch kaputt, da gibt es jetzt die zweite Staffel schon, ja, richtig cool. Ja, aber um zurück zum Spiel zu kommen, das ist dann auch sehr umfangreich. Es gibt mehrere Pfade, die ihr mit euren Entscheidungen betreten könnt. Das heißt, es gibt alternative Enden und alternative Richtungen, die ihr einschlagen könnt, was natürlich das Ganze sehr, sehr spannend macht. Seid also immer vorsichtig mit euren Entscheidungen. Die können euch in die ein oder andere Richtung eben führen. Ja, es gibt einen Story-Modus, es gibt noch andere Modis, mit denen man hier im Spiel Spaß haben kann und insgesamt macht das Ganze halt richtig viel Spaß. Es gibt eine offizielle Webseite, ja, die nennt sich stellasora.global, ja, da kann man auch mal reingucken, da sieht man schon, wie das vom Spieler, was ihr da erwarten könnt, ja. Wie zum Beispiel die Designs sind und so weiter. Die Seite ist ziemlich umfangreich übrigens, von daher dauert das Laden als manchmal doch etwas länger. Ja? Und dort könnt ihr halt euch Videos angucken und eben verschiedene Infos auch und News auch über dieses Spiel finden. Ich glaube, das wird ein größeres Spiel. Ja, das wird also ist jetzt keine Eintagsfliege, denke ich. Und hier wird es sicherlich noch viele Erweiterungen und so weiter geben. Die Chars sind alle wirklich auf professionellem Niveau. Das ist also wirklich eine Qualität, nicht nur designmäßig, sondern auch von der Zeichnungsqualität her. Ich denke, da hat wieder ein professionelles Anime-Studio hinten dran gestanden. Das ist echt irre toll. Wahnsinn, diese Chars. Und das macht natürlich auch einen riesen Teil von diesem Spiel auch aus, ja. Und klar, die Welten kann man sich anschauen und vieles mehr auf der Seite. Das wird also alles ziemlich gut gemacht. Deswegen war es diese Woche einfach Stellasora Tales of Love and Hope kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Oder auf YouTube unter dem Artikel sind auch Möglichkeiten für Kommentare zu hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.